super billig, ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Lachmannstraße, Ecke, Kotzstadam an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein hier mit Tesa-Krepp angebrachter, ausgedruckter Zettel mit dem Text: Hast du Gian Esse unangeschlossen auf dem Kottbusser Damm stehen lassen? Schreib an gianessecotti@web.de und du kannst es dir bei mir abholen. Ansonsten ist links am Fernsprecher noch ein Aufkleber angebracht mit der Aufschrift: Rauchen gefährdet den Tropenwald, www.rauchenopfer.org. Und ganz unten, ganz kleine Schrift, Rauchzeichen, Ausrufezeichen, Kampagne gegen Ausbeutung und Umweltzerstörung durch Tabakkonzerne. Ansonsten hier am Kottbusser Damm keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.